Das ist so der Wettertrend, dass es ein bisschen wärmer wird langsam. Ja? Wird ja auch zum Wochenende hin dann weiter wärmer. Vielen Dank, Diana Weise, mit Informationen aus dem MDR Info. Die Mittelwellenübertragung von MDR Info endet am 30. April. Wir empfehlen Ihnen den Umstieg auf Digitalradio. Hier erleben Sie MDR Info in perfekter Klangqualität und mit vielen Zusatzdiensten. Informationen erhalten Sie unter mdr.de/digitalradio oder Sie rufen an 0341 300 9595. Jetzt haben wir gleich erst einmal die aktuellen Meldungen mit Susanne Lemke. Danach wollen wir berichten über eine Klage des DGB. Der sagt, Sachsens Arbeitsagenturen greifen nicht genug Fördergelder ab, obwohl sie ihnen zustünden. 434. Die Mittelwellenübertragung von MDR Info endete am 30. April. Wir empfehlen Ihnen den Umstieg auf Digitalradio. Hier erleben Sie MDR Info in perfekter Klangqualität und mit vielen Zusatzdiensten als Text oder Bild. Informationen erhalten Sie unter mdr.de/digitalradio und in MDR Text, Seite 434. Die Mittelwellenübertragung von MDR Info.